erzählten früher Chroniken von den Heldentaten ihrer Protagonistinnen, machen Social-Media-Nutzer das heute selbst mit Hilfe ihrer Facebook-Chronik, Insta-Highlights oder Twitter-Timeline. Das Digitale hat jedoch nicht nur die Art, sondern auch die Ziele unserer Heldenreisen verändert. Interessanterweise nähern sich in den idealisierten Selbsterzählungen der Digital Natives, also der in eine digitale Kultur hineingewachsenen Jahrgänge, ab spätestens 1990, die Nutzer und dominierenden Gestalten der digitalen Infrastruktur und die Produzenten derselben einander an. Plötzlich wollen alle Mark Zuckerberg sein, wollen herausstechen unter den Außergewöhnlichen. Dabei sind explizit der Gründer und die Gründerin die neuen Helden vieler Menschen, die in den von erfolgreichen Gründern geschaffenen virtuellen Welten groß werden. In ihren Narrativen personifiziert sich ein mechanistisches Menschen- und Weltbild, in dem es immer einen Hack gibt, einen cleveren Trick, der das System umgeht, aushebelt oder auf eine andere Weise so effektiv outsmartet, dass er sogar eine Revolution auslösen kann. Analog zur klassischen Heldenreise muss auch der Gründer in sich forschen, was ihn antreibt, gleichzeitig die Nöte und Schmerzpunkte der Welt im Auge behalten, um dann den beschwerlichen Weg zu gehen und ein Business aus dem Nichts hochzuziehen, das ein möglichst spezifisches Problem löst. Oder ein Bedürfnis erst schafft, um es dann zu befriedigen, ohne dass wir es merken. Dazu braucht es vor allem eine gute Story, die nicht umsonst in den Präsentationen der kapitalsuchenden Jungunternehmerinnen neben den reinen Zahlen die wichtigste Rolle spielt. Wieso diese Idee? Wieso sie? Wieso jetzt? Wieso so? Diese Geschichte muss glaubwürdig beantworten, warum das Unterfangen also jenseits von Profitinteresse und User-Benefit-Analyse einen höheren Sinn ergibt. Erst wenn diese Erzählung eine schicksalhafte Unausweichlichkeit oder wenigstens eine metaphysische Inspiration beinhaltet, scheinen die Gründerinnen mit der nötigen Legitimation ausgestattet, ihren Eroberungsfeldzug zu starten.